Deutschlandfunk, Studiozeit. Als der Bund der Kriegsblinden 1993 Werner Fritsch für sein Hörspiel Sense auszeichnete, hob die Jury die raue, durch den bayerischen Dialekt belebte Sprache hervor. Werner Fritsch hat die künstlerische Methode, dem gesprochenen Wort fast dokumentarisch Gehör zu geben, verbunden mit einer strengen Rhythmisierung und bildhaften Verdichtung der Alltagssprache, die erstaunlich weite Assoziationsräume eröffnet. Heute stellen wir Ihnen die Geschichte von Isidor vor, dessen mittelalterlicher Namenspatron ländlichen Katholiken bis in unser Jahrhundert als Vorbild bäuerlicher Demut und Naturergebenheit vermittelt wurde. Eine Geschichte, die in vielen Tonlagen erzählt wurde, von denen eine die der Legende ist. Isidor, Isidor. Hörspiel von Werner Fritsch. Musik Jeff Beer. Regie Norbert Schäffer. Da des Menschen eschriges Antlitz hintaumelt übers Erdreich, kann es ihm, gesetzten Fall eines Kältesturzes, zumal im Angesicht dessen, der in die zum Aufpickeln zu harte Erde und sogar Januars ein Loch zu graben hätte, blühen, dass es als zu hart empfunden würde, als ebenso steinern. Da des Menschen eschriges Antlitz sich auftut im Licht des Schnees, empfand Isidor ein verzehrendes. Da des Menschen eschriges Antlitz Isidors Gesicht war, Isidors doppeltes Gesicht. Dieses Licht überstrahlte alles Helle in Isidors Küche. Die grünen Leuchtziffern des hartherzig tickenden Weckers auf dem rhythmisch rumorenden, dem luftholenden Kühlschrank. Das emaillierte Weiß des vierfüßigen Elektroherdes samt seiner drei suppenkrustigen Kochplatten. Und Christus aus Gips im Kontrast zum Kreuzschwarz aus Perlack. Isidor verglich diese Empfindung mit dem Prasseln des Sommers eigenhändig gespaltenen Holzes des überaus kienhaltigen im Ofen. Wie leckten die Flammen, zögernd zuerst, zärtlich, zusehends stürmischer durch blauperlige Harzkügelchen geködert, sodann über zerrissene Spinnweben hinweg. Die samt toter Fliegen zottelten an brüchiger Rinde. Dieser Geruch anfangs beim Einschüren stammte vom Staub. Ich verschmolz mit dem Geruch der Glut, rachgierig gerötet durchs Holz und dem Geruch glühenden Eisens. Und die nur dem Holz eigene Wärme rief bei Isidor das Glück, das durch die Frau zugekommen war auf ihn, das Geringfügige herauf. Ein staubüberpuderter Pfauenaugenflügel. Ich hatte ihn gestern baumelnd an drei Spinnfäden ins Feuer geworfen. Aus der Ofentür, der eine Dichtung fehlte, und aus den blauschwarzen Ringen der Herdplatte rings ums Schürloch herum quoll, da die Sonne auf den Kamin schien, Rauch. Isidor öffnete das Fenster oberhalb des Ausgusses. Der Wind fuhr in die Fensterflügel. Eingestickt in die Stores schlug ein Pfau Rad. Durch die weißen Rauchschwaden, die meine Augen bis zur Feuchtigkeit beizten, sah ich draußen kristalliges Geglitzer spuken auf Schneewehen im Spektrum des Sonnenlichts. Da des Menschen eisiges Antlitz auftaut im Licht des Schnees, da in Isidors eisgrauen Augen pupillenschwarz sich zusammenzog, angesichts dieses Distelblütigen im Schatten eines Lichtmastes, gezeugt aus der Liebkosung von Sonnenzungen und Schneeweiß, und angesichts der plötzlichen Pracht eines durch Kristallpyramiden hindurchschimmernden Pfauenrades, wurde Isidor, für den diese überdies rotstichigen Farbimpulse Irmgard verkörperten, von dem Wunsch erfüllt, sich diese Farben einzuverleiben, Und diese Impulse, selbst um den Preis eines tödlichen Stromschlags kurz zu schließen mit den eigenen, so lichtarmen. Isidor kannte das Licht nicht. Isidor kannte Licht. Isidor spielte im Heidelberger Strüpp, indem er mit gegabeltem Stöckchen dagegen schlug auf vom Fuchs zerbissenen Rehrücken Xylophon. Isidor hörte Xylophon im eigenen Rückgrat. Isidor spielte mit tauglänzenden Kügelchen, blauschwarz und spinnwebverhangen, schaukelnd im Juliwind. Isidor blaulippig, blauzähnig, blauzüngig, kannte blauschwarz durch Kuhkot, der freilich breich und warm zum Füßewärmen für Isidor unter gehobenen Kuhschwänzen hervorschoss. Und das Licht? Glich es nicht dem gleichfalls unter gelüpftem Schwanz hervorschießendem Kuhseich, als es ein in die Ewigkeit Isidors eingesenkter Augenblick in Gestalt der durch weiß-grau gefiedertes Gewölk stierenden Sonne über die damals ungleich nadelreicheren Wipfeln hereinbrach, über Blaugrün. Haust dieser Wald jetzt im Fuchsloch, jenseits des Steinbruchs unter dem Granitblock, Seite an Seite mit den Skeletten vergaster Jungfüchse, um die Wildtollwut auszurotten für alle Zeiten? Ist dieser Wald hinabgetaucht in die verwunschenen Kreuzotternester der Distelwiesen? Oder ist dieser Wald dem Feuer zum Opfer gefallen? In dem einen Kreuzotternest unter Linden im Sahngarten, das mein Vater übergoss mit Rohöl, um dort Erdbeeren zu pflanzen und ohne Furcht zu pflücken für Isidor. Isidor kannte das Licht nicht. Isidor als Kind auf dem Abort mit seiner Uroma. Die Uroma hat ein Krokodil gebracht auf die Welt. Ich lachte noch lang über die eigenen Krokodile. Sind die Toten reich? Können sie aus Sternen Gold machen, aus Steinen Glück, Vater? Kommen Kreuzottern ins Erdreich, wo es geweiht ist, Vater? Warum wohnt Gott im Johanniskraut, Vater, und in Disteln nicht? Und nicht im Vogelbeerbaum? Isidor, Isidor. Isidor vor Distelbüschen im Vollmond. Isidor vor Purpurschwarz sah im vom Wind zersplitterten Wasser die Goldscherben der Mondkugel glitzern. Erlenkronen sah Isidor, von Flammen umzüngelt und durch Licht schwarz und an Purpur arm. In Gestalt jedoch der Disteln, Köpfe, die gedankenschwer durch das Purpur böhmischer Granaten im Aufprall eines Meteoriten aus Isidors Steinschleuder sternförmig zerfliegen. Steingezeugtes Chaos aus Isidors Faust. Es war auch meine Uroma, die dem kleinen Isidor die Legende vom heiligen Isidor vorlas. Ich weiß nur noch, dass Isidor, der Heilige, so fromm war, dass die Engel, während er einige Meter hinter Pferd, Pflug und Engeln einherging, die Hände zum Gebet gefaltet und sprechend mit Gott für Isidor den Pflug führten. Die aus durch Isidors Vater umgepflügten Distelwiesen geklaubten Steinpyramiden am Wondrip-Ufer schienen, Mühlradtrümmer darunter, für den Flügelschlag einer Sekunde, für den Augliederschlag Isidors für Irmgard im Grunde, zu fliegen. Auf aus dem Drosselgrau, bevor sie, des Kehlgolds bar, anfingen zu singen. Ins Gold umrahmte Schwarz der Hechtpupillen, herauslugend zwischen Binsengras, im Schatten aprildürren Brombeergesträuchs, die künftige Purpurblüte im Kopf und das über Dornen vergossene Fruchtblut durch Fäulnis angesichts des augdurchspärenden Hakens, dem Karmesinrot gegenüber in Gestalt des Goldfischköders, tauchte Isidor erst, als das Tier tot, das keilförmig abgeflachte Haupt aufgrund des Schlages wieder die Schädeldecke, voll war von Blut und Wunden, die Zähne. Die Perlmutt und Stalaktiten gleich starrend vom Oberkiefer herab, ringsum gezähnt wie Laubsägen zackender Unterkiefer, kurz davor waren, sich ins schwarz-grün getigerte der Schwanzflosse zu bohren. Sofern der gespreizte Rachen in der blutbespritzten Emaischüssel ohne Schuppen bereits über den sich zum Rachen hin verjüngenden Pupillen zuschnappte. Silbern und grün und im blutdurchäderten Fleischweiß das tote, von Isidor geangelte und mit einem scharfkantigen Glimmerschieferbrocken erschlagene Tier. Isidor dachte, schon während er zur Kommunion ging, mit gesenkten Lidern kniete am marmorierten, am oben goldgekrönten Gatter an Irmgard. Und als der die Hostie in Isidors Handteller legende Pfarrer Isidor längst passiert hatte und Isidor, Irmgards Blick im Genick, die Hostie auf die Zunge legte, roch Isidor zugleich an seinen Händen. Sie rochen wie Essig geätzte Schleimhäute, sie rochen noch immer nach Blut. Isidor beobachtete Irmgard. Irmgard im Kirchstuhl. Irmgard versuchte, den am Gaumen klebenden Corpus Christi aufzulösen durch Speichel, ohne ihn mit ihrer Zunge zu durchdringen. Isidor säte, eigener Dunkelheit eingedenk, Jahre später in einem überaus steinigen Feld, in der Hoffnung, so die Frau seines Herzens Irmgard zu gewinnen, lauter Sonnenblumen. Isidor fürchtete sogar die Vögel des Himmels. Aufgrund eines Herzens, zerrissen auf Granit im Löwenzahnlicht, verwarf Isidor den Gedanken auf die Kernpicker, scheinheiligen Sänger, unruhigen Flieger, aus dem heruntergekrüppelten Wagenfenster heraus mit der Luftpistole zu schießen. So kleidete er die flugs aus dem Kirschgarten, aus den Kronen der frühjahrs noch kaum knospenden Kirschbäume geholten und windschief zusammengenagelten Holzkreuze ein mit Lumpen und keilte diese, nachdem er sie unten angespitzt hatte, mit der gewendeten, stumpfen Schlagfläche der Axt ins brüchige Erdreich. Isidor trug die Sonnenblumenkerne zu Fuß in einer Bastschwinge ins hüglich aufsteigende Feld. Kurz vor einer Granitkuppe stand ein tarngrün gestrichener Eisenmast, dessen Farbe über faustgroßen Rostflecken abgeblättert war und der durch die Steigbügel einem steil emporragenden Kaktus glich. Und jeder Kern glomm, eine Blüte vorweggenommenen Lichts in seinem Herzen auf, dachte er an sie. Wer schlug einen Kreis rostiger Nägel um Isidors Herz? Wer riss Isidor daraufhin das Herz aus der Brust? Zerschnitt es mit Isidors vom Vater geerbten Rasiermesser in Stücke und warf die Stücke den Vögeln des Himmels vor zum Fraß? Isidors Blut floss Flügelschlag um Flügelschlag in vielerlei Gestalt. Nicht zuletzt in der des Zaunkönigs auf des mächtigen Bussards Rücken zum Himmel empor und erfüllte die im Sinken begriffene Sonnenkugel mit Blut. Es trifft. Sonnenkugel. Einer deiner Strahlen aus meinem Blut, bevor sie verblüht. Irmgard. Ins Herz. In den gekrümmten Flussniederungen. Jahrtausende. Aus dem Erdreich gefressen. Und Mündungen überantwortet. Der Nordsee oder des Schwarzen Meeres. Vom silberhäutig glitzernden, vom im Erlenschatten dunkler schillernden Schlangenkörper. Stetig feuchtes und wintersfrost durchzähntes Gezüngel unter abgeworfenen Eishäuten hervor. Harsch wie der steinfäustige Krume und weich angesichts distliger Pracht. Ohne dornige Früchte zu fürchten. Krümmungen zeitigend, Durchbrüche und tote Arme. Isidor küsste jenseits des Flusses eine eidechsenköpfige Granitkuppe vor Augen Irmgard. Ihre Zungen glitten, zwei Kreuzottern aus Mundhöhlen heraus, zwischen Zähnen hervor, durch Lippen hindurch. Sie glitten in Mundhöhlen hinein, durch Lippen und Zähne. Isidor spürte Sirren im Trommelfell, sah ihrer beider Knochen geschmettert, wie der Granit. Irgendetwas riss Isidor durch Isidor durch. Er spürte, wie sich sein Blut zuckend hineinpumpte in den letzten Löwenzahn. Grün schuf, gelb hervorrief, und weiß zeugte im Wind. Das Wasser roch nach im Tau gesprenkelten Gras verfaulenden Äpfeln. Es gischtete über Granitblöcke, die moosig grün waren und gekrönt von Farn oder krüppligen Kiefern. Es strudelte milchig in Kaskaden. Kügelchen, gefallen aus rot aufleuchtenden Vogelbeerzweigen durch Wind, trieben in ausgehöhlten Granitbecken des Flusses, als es sie erneut küsste im Kreis. Und es war ihm hinabgetaucht ins Flussbraun ihrer Augen, als müssten die Steine im Ansturm der Strömung für Sekunden ihre granitene Gestalt zugunsten schmelzflüssigen Goldes verändern. Goldgelb. Bereits glitzerte der Sand vom Flussbett herauf. Wasserpflanzen, vollzogen, dem Rhythmus des Rauschens unterworfen, die Hebungen und Senkungen der Wogen mit. Umschlangen im Schattentanz kreiselnder Schaumkrönchen die Klüfte zwischen Granitblöcken im Flusslauf. Und siehe, das so massive Gestein, das sich sonst nur Jahrhunderten beugt, das Geringfügige, verschwamm eigens für Isidor in den Augäpfeln Irmgards mit dem grauen, gewittrigen Himmel, kurz bevor Blitze züngelten. Besonders aber glitzerte Bussarde im Blauen zu Isidors Hochzeit mit Irmgard Oktobers die sternförmige Distel am Wondrip-Ufer, als der Schatten der Kutsche übers Kopfsteinpflaster vor die Wondripper Kirche glitt. Raureif überall, raureif sogar im Vogelbeergezweig, in johannisbeerartigen Fruchttrauben. Blausäure im Orangerot. Zitternd im Ultraschall der Gebete aus dem Mund von Isidors Mutter. Isidor sah im schwarzen Anzug. Die Schatten der Raben sind kaum dunkler als die Schatten der Tauben. Ihrem Weiß zum Trotz, Irmgard im Brautkleid dachte angesichts Isidors: Dein Blut fließt von nun an durch mein Herz. Wer bei Regen, wer im Sturmwind der Blätter bleicht und das Gras mit Silberwogen streichelt, Sonnenblumen sieht, die drachenköpfig sind über Staketenzäunen, 11 auf einem Stängel, heißt Isidor. Und wer bei kurzzeitig geschlossenen Lidern chromgrüne Fliegenkreisen sieht, umlachen von Tierblut, heißt Irmgard. Irmgard, die im Schatten ihrer Brüste einem Huhn den Kopf abgeschlagen hat, nur für Isidor. Wer kommt wie Gott in den Körper? Wer öffnet diesen Kerker durch Lust? Wer denkt in Distelköpfen über Blutkristalle nach? Wer krönt Brüste durch Brombeerschwarz? Wer erlebt in Kugelgestalt Glück außer Gott? Wer geht aus dem Körper und kommt wie Gott? Im Zyklon der Blutkristalle. Aus Brombeerkugeln über der Brust. Herab ins Herz. Und hat das Fleisch der Sonne Schlag um Schlag im Kaleidoskop des Körpers durch Lichtzungen geküsst. Aura umfing Aura für Irmgard. Natur umfing Natur für Isidor. In der Luft gespalten küssten Kreuzotternzungen für Irmgard den Himmel, die Erde für Isidor. Wer ist der Kopf des Gewitters? In wessen Atem ist Sturm? Wer fliegt auf Habichtsflügeln aus Erlenkronen? Wer übers Weizengrün wie über einen Ozean in Gestalt von Lichtinseln statt Flugschatten? Und holt das geraubte Blau aus dem Himmel zurück. Es war in jenem Jahr, als die Bäume vor Samen in den Wipfeln braun waren. Die Fichten, als stürben sie nicht zugleich auch. Es stoben über dem Rapsfeld vom Hochwald Wogen wie Wüstensand aus der Sahara einher und hinterließen in Wohnungen durch offene Fensterflügel genauso Spuren wie in den Netzen der Kreuzspinnen am Wandrebufer. Gewölk aus Staub, der Zeugungskraft voll. Niederschlag, der das Silber aus Birkenkronen schluckt. Während Lichtinseln über das Weihergrau wandern und sich Hügel hinan fortsetzen im Weizengrün. Ich hatte die Taubnesseln und Disteln im Kopf, die in Irmgards rehbrauner Iris, welche schiefergrau zerklüftet schien, ihr Purpur verloren hatten. Und ihr Blau. Bis im Pupillenfokus Irmgards im Lichtschwarz die sinkende Sonnenkugel als Distelkopf aufglomm und überging in Isidors eschriges Antlitz. Die noch blühende Frucht künftiger Blitze. Sogar Distelköpfe sind zart an den Lippen durch Liebkosung und schmecken nach Harz. Warum verklumpt sich mein Herz? Im Weiher war sie zerfranster, durch Wind, Feuer umzüngelt vielleicht. Und sie verlieh dem gespiegelten Lichtmasten das Aussehen, als tauche die Kuh mit der Sonne über dem Haupt zum Mittelpunkt der Erde hinab. Die Sonne stand gestern, ein schmelzflüssiges Stück Gold über Kiefernkronen. Isidor unter Disteln im Gegenlicht. Ich schaute lange in die Sonne. Es gingen ja die Tage, da Isidor im Fieber lag und in schwerer Trauer Gewitter nieder zuhauf. Isidor lud sich auf mit Wärme. Es kam ihm kurz ihr Irmgards Bild in der goldenen Pupille herauf und er ließ sich die Feuchte aus den Augen brennen. Isidor sah noch, als die Sonne gesunken war, überall gelbe Lichtflecke in der Landschaft. Silbrige Habichtschwingen aus Schonungen, zwischen Zweiggrün von Fichten und lichterem Buchengrün. Silber, das auftaucht für Augenblicke und verschwindet für lange. Brombeeren, überzeitig, ihre aufgequollenen Fleischbrocken blau-schwarz im Dorngerank. Kleine Fliegenkörper klebten süchtig an den Früchten. Wespen umsirrten sie. Kohlweißlinge schlugen inmitten blauer, ins Purpur spielender Brombeerblüten die Flügel auf und nieder. In den gekrümmten Flussniederungen der Wontrep blieb für Augenblicke das Licht weg. Und es donnerte von Dobrigau her. Im Schatten der Erlen rächte Isidors Mutter Anna. Ihr Haar silberner als das durch Sonne und Wind silbern gewordene Grummet, welches seinerseits silberner war als die im Wind flirrenden Rückseiten der Erlenblätter, Grummet vom Ufer weg hinein in die Wondrepwiese, die fleckweise sumpfige, kupferäugige, vor Distelpurpur starrende, im Sensenschatten der Habicht schwingen. Schleim wurde entfernt von meinen Lippen. Isidor an meinen Brüsten atmete schwer. Seine Nabelschnur war mit Klammern abgeklemmt und wurde ziemlich in der Mitte auseinandergeschnitten. Durch Isidors Vater, Isidor. Da die Nabelschnur fingerdick war, in Gestalt dreier von grauer Schutzhaut umgebener Stränge, die Isidors Vater an ein Starkstromkabel, das zu durchschneiden augenblicklich den eigenen Tod zeitigen würde, erinnerte, zögerte er anfangs. Der Nabel Isidors, vorher ausgebeult, senkte sich nach einigen Tagen und fiel, sobald das Reststück abgesprungen war, zurück in den Bauch. Irmgard ging über Brombeerhügel jenseits des Kirchsteigs. Irmgard ging im Gewitter. Regen bauschte ihren Rock. Der Rock war schwarz und wurde schwerer. Irmgard flüchtete in eine gleichfalls von Brombeeren umrankte Flurkapelle, zu der 8 Wege führten. Irmgard sah sich ungedanks, Löwenzahnsonnen auf dem Altartisch, Löwenzahnmonde draußen im Regen, in Gestalt der Mutter Gottes, und erschrak. Sie, die als Kind immer mit Gott geredet hatte, schwieg, als sie spürte, Gott antwortet mir jetzt im Gewitter. Irmgard dachte an Isidor und weinte. Die durch Isidor aus vom Sturmwind gefälltem Lindenholz geschlagene Muttergottesfigur in der kleinen, weiß gekalkten, von einer Ahorngruppe umringten Flurkapelle, die im Mittelpunkt einer achtstrahligen Wegspinne Brombeerschatten auf Kalkweiß eine Granitkuppe krönte, besaß. Glaub ich zwar und den Gläubigen, da Blitzspuren über den Jochbögen harzige Tränen zeitigten, ein Dorn im Auge. Das Gesicht Irmgards. Da des Menschen steingrauem Antlitz, trotz der Kathedralen im Kopf und trotz der Totentanzkapellen, Pupillen zu eigen sind in Gestalt von Kugeltabernakeln, wiederzuspiegeln in Gold, uns flüchtig vom Tod mit knochiger Fingerkuppe gezeichnet. Da des Menschen steingraues Antlitz, steingrau im Steingrau rings um die Augäpfel, steingrau selbst im Steingrau der Iris rings ums Pupillenschwarz, wiederzugeben, das stechmückenkleine Antlitz der Geliebten weich wird und dem Gewölk im Anhauch des durch die sinkende Sonnenkugel verströmten Blutrots gleich, so Isidors Gesicht im Licht der Liebe Irmgards. Da Irmgards Antlitz wie unter unsichtbarem Meißel von Mal zu Mal an Schönheit überirdischer gewann, Hatte Isidor gegen den Willen seines Vaters, bis dessen Tod ihn zurück auf den Hof zwang, Herrgottschnitzer, angefangen, aus dem Klotz der vom Sturm gefällten Linde Irmgards Gesicht aus Fleisch und Blut Meißelschlag um Meißelschlag zu übersetzen in Lindenholz. Und Isidor wusste, dass des Menschen Glück einzig festzuhalten war in Holz. Des Menschen geringfügige, aus der Brandung seiner Eingeweide kurzfristig aufstrahlende Schönheit, den Sumpfdotterblumen der Kindheit gleich im Einwegglas, als schlügen von innen heraus Feuerzungen aus Muttergottesfiguren. Und er erinnerte sich jener Nacht im Licht des kugelgestaltigen und zugleich geröteten Mondes. Dies Licht fiel durch blauschwarzes Nachtgewölk. Es fiel über die Krone der blitzgenarbten Linde. Es fiel, gegittert durchs Stormuster in Faunengestalt, in unser Schlafzimmer. Mumifiziert vor Glück, die linke Körperseite im Lindenschatten, lag ich. Der angesichts des Lichtes auf Irmgards Haut in sich versunkene. Irmgards im Anfang silbrige Haut wurde, als der Morgen dämmerte, jedoch für Augenblicke steingrau. Und ihr war, als träfen sie mit voller Wucht, da Isidor mit eines Menschen, eines Löwen, eines Rindes und eines Bussards Antlitz über Lichtungen ging voll lauter Johanniskraut aus Isidors Herzfeuerblitze. Und siehe, sie Irmgard wurde eines Drachen, welche ihren Schoß zerfetzte und an ihren Brüsten zog Mutter. Und siehe, sie Irmgard sah, wie das Untier ihr das Herz, das blutig zuckende und daraufhin vom Gelb des Johanniskrauts umbrandete, herausriss aus der Brust. Wer hat den Libellen ihr Blau geraubt, Irmgard? Was denken die Winde, die damals den Tod durch dornige Astgabeln führten, Irmgard, im Rauschen des Blattgrüns? Sind sie des Silbers ein Gedenk, welches auf Distelköpfen wie Pflaumen? Es beugen Irmgard die Buchen die Knie vor Isidor. Ihm brechen die Knochen wie dürres Wurzelwerk aus der Erde hervor. Irmgard, aus dir. Zinkgeruch als Feuerofenvorgeschmack. In Luft aufgelöste Trauer. Isidor sah es ihn selber, den Aufstand der Toten im Feuer. Isidor war zugegen bei Windbruch und Sturm und der menschenhäutigen Kiefernkronen. Das Ohr ruhig am unruhigen Stamm. Angesichts größerer Lichtungen höhnte Isidor der Todesgefahr durch Windbruch und Blitzschlag. Isidor verlor sich am Harzblau, im Rindenbraun rings um Wunden. Isidor wusste, im Rausch wie der Köpfe schenken Kreuzottern ein Serum dir, samt Wärme, nur vom Wundert her. Das Feuer erfasst Isidor mit 99 Zungen. Isidor schweigt. Er ringt mit den feurigen Flügeln des Cherubs, der ihm die Lunge versenkt. Seine Nasenflügel sind aschenkrustig vom Geruch des eigenen Blutes erfüllt. Isidor wird im Schuppen schwarz vor Augen. Er stürzt über den olivgrünen Benzinkanister. Isidor wirft sich brüllend herum zwischen Strohballen, groß wie Mühlräder. Sie ziehen ihn auf den Grund des Feuermeers hinab. Es erscheint ihm die brennende Scheune hügelauf als Vision. Es erscheint ihm der Wald seiner Kindheit, der Wald jenseits der Wohntreppe als Krokodil. Isidor ist allein mit dem Herzen als Scharfrichter, als er in die kühlen, die feurigen Fluten der Von Tripp sinkt. Krokodil mit dem Kopf eines Nilpferds. Krokodil, mit dem Kopf Krokodil eines vor Isidors Augen. Krokodil, aus dessen Nüstern Feuer stiebt von Zeit zu Zeit, aus dessen Rachen Blitze züngeln. Krokodil, dessen Kiefer kaum Lichtungen aufweisen, nur Glutgezüngel aus der Mundhöhle heraus. Krokodil beim Vergessen des Nilpferdkopfes. Krokodil, die einer schartigen Säge gleichende Zickzackgestalt des Staatswaldes, die sich über Steinbrüche hinweg erstreckt und über Eichen auf Granitkuppen und über herzförmigen Farnen in der Finsternis. Krokodil, dein Panzer ist teerkrustiger Firnis fürs Erste nur vor den Augen. Krokodil mit den Schuppen schwarz aus Nadeln. Krokodil mit dem Schwarz der Birkenkronen im Kreuz. Krokodil mit dem Lichtskorpion im Schwanz. Krokodil mit der Peitsche des Schöpfers am Rumpf. Krokodil, dessen Rückenzacken gesungen Kyrie chören wie Feuerzungen in die Kehlköpfe führen und Ehrfurcht einflößten und Gedanken an Gott im Angesicht des Untiers. Gog zugleich Krokodil und Magog und Gott, der die Sonne schluckt hinter Dobrigau. Krokodil. Krokodil. Krokodil, dessen Klauen Erlenkronen sind. Krokodil, die Von Tripp-Wogen sind. Krokodil, Harn oder nicht, im Fegefeuer des Regens noch immer schwarz. Außer es zeigt sich für Augenblicke das Purpur der Distelköpfe vom Ufer her im Wasser. Außer es zeugt der Tau, Krokodil, für das Purpur im Weiß der Brombeerblüten Augusts und wird selber zersplittert zu Purpur in den Kathedralen der Dornen. Krokodil, dessen Christusherz jenseits des Von Tripp-Ufers zusammenzuckt im Distelkopf durch Zungen, die Licht küssen. Du im Furor von Feuerbissen, Purpur, das die Sonne entzündet am Tag und ihr Gelb überflammt mit Wunderden. Wollköpfig wirst du stehen, Oktobers im Raureif der Frühe, über und über mit Kristallsternen voll. Christusherz auf eiskrustigem Grünland, Krokodil aus Kristallsternen, auf knochigen Stängeln in Silber geharnischt, in dorniger Pracht, und wirst doch skelettiert sein, Christusherz, aufgrund der Liebkosungen des Windes, vor dessen eisigen Anhauchlegionen Stechmücken Schutz suchen im Brombeergesträuch, Fleisch fliegen, die von jedem Sonnenkeil geködert wie Schatten sind, wie Seelen, die aus Angst vor Chaos im Kosmos Wärme suchen. Und sei es die Wärme der Glutkerne, der gespaltenen, im Fokus zerspringender Pilze. Fleischfliegen, die der chromgrünen Chitinpanzer bar in den Mosaikaugen das Schwarz und die Kugelgestalt und das Purpurblut der Früchte urplötzlich voll des fluoreszierenden Gelbs erstrahlen und von Gott künden in Gestalt des Johanniskrauts, das noch aufwuchs damals im Schutz des Bussardschattens, des überaus flüchtigen Durchflügelschlag. Du bist es, niemand sonst, Krokodil, der da haust in den Kathedralen der Dornen. Und du bist jetzt pechschwarz, die Zukunft in Gestalt der Weißglut. Kein Purpur sonst, Krokodil, für dich, kein Kornblumenblau, noch je Johanniskrautgelb, Krokodil in Isidors Kopf, Krokodil vor Isidors Augen, Krokodil, dessen Pupillenflüsse verwandeln zu Stein, Granitwogen erschüttern, Krokodil. Den Blutfluss wandert abwärts Krokodil. Bei Nacht. Krokodil. Ist der Steinflüsse Krollen dein Krollen, Krokodil? Oder ist es das Krollen der Krieger, die aus der Ferne Isidor grüßen? Die Herrscher der Toten, die für Isidor Salut schießt. Ist der lang hinrollende Donner hinter Dobrigau eigens für Isidor Krokodil? Isidor unter den Fittichen des Donnervogels, Isidor mit des feurigen Drachenflügeln, Isidor im Rhythmus der Flammenzungen aus deinem Rachen, Krokodil im Schatten des Rauches aus deinen Nüstern, Krokodil. Krokodil, dessen Küsse die Wüste Erdkruste aufreißen. Krokodil, dessen Küsse Feuerkrokusse in Vulkankratern hervorrufen. Da auch im Triebwerk deines Rumpfes Krokodil längst Feuer ausgebrochen ist. Feuer, das Isidor trägt über Wälder empor, über Gebirge. Wer hat Isidor Nacht um Nacht das stets steinige Herz ausgerissen? Und in die Flut geschmissen der plötzlich gestauten Wondrep. Und über die Ufer trat zu Pfingsten Blut. Gewaltigen Feuerrädern gleich, hell auflodernden in der Nacht, rollen jetzt riesige Ballen Stroß vom Hügel herab, den Isidors Hof krönt. Ein feuerumzüngeltes Mühlrad steht im Kirschgarten still. Die von Amselschnäbeln gekerbten, die überzeitigen Kirschen zerspringen augenblicks, als der Kirschbaum in Feuer aufgeht. Wem winkt Isidor zu von der Kirschbaumkrone herab, durch und durch Feuer, vorher Vogelscheuche? Sich selbst im Wasser. Da des Menschen eschriges Antlitz hintaumelt übers Erdreich, kann es ihm, gesetzten Fall eines Kältesturzes, zumal im Angesicht dessen, der in die zum Aufpickeln zu harte Erde und sogar Januars ein Loch zu graben hätte, blühen, dass es als zu hart empfunden würde, als ebenso steinern. Isidor, Isidor. Hörspiel von Werner Fritsch. Es sprachen Isidor, Michael Vogtmann. Irmgard, Dorothee Hartinger. Uroma, Marianne Brandt. Vater, Volker Prechtel. Mutter, Ilse Neubauer. Landschaft, Christine Davis. Ton, Maximilian Federhofer und Roland Seiler. Schnitt, Regine Schneider. Regieassistenz, Katrin Zipse. Musik Jeff Beer. Regie Norbert Schäffer. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1994.